herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, Ausgabe 20/2013. Ja, kurz und schmerzlos, es geht heute um die Google I.O., ganz klar. Das war wieder eine Hammer-Präsentation. Es ist ja eigentlich eine Entwicklermesse, von daher ist es erstaunlich, dass da dann doch immer wieder sehr wichtige Sachen für den Konsumenten genannt werden. Obwohl es diesmal wirklich hauptsächlich auf die Entwickler abgezielt war. Also die Google I.O. war wirklich ein Fest für die Entwickler. Das hatte man schon bei der Keynote gemerkt, die also sehr, sehr entwicklerlastig war. Und Google hat sich da etwas zurückgehalten, Hardware beispielsweise, neue Telefone wurden da wenig vorgestellt. Es war das neue Samsung Galaxy S4, gibt's jetzt auch mit Stock Android, aber dazu komme ich dann im Uncast nochmal. Übrigens, genau vorneweg, hier ist etwas aufgeteilt worden, ja, weil es einfach zu viel ist. Also ein Teil, das eben so allgemein ist, das werde ich jetzt hier behandeln, eine Rios Wochensicht, und der Rest, der mehr so auf Android zielt, wird eben im Uncast dann später noch behandelt. Ja, Google hat sich selbst rebootet. Die kleinen, aber unzähligen Änderungen, die es eben jetzt bei Google gegeben hat, bringt im Prinzip eine ganz, ganz neue Art von Google. Ja, wenn man so will. Was in den nächsten Monaten, ja. Was alles passiert, um mal hier kurz einen Überblick zu geben. Gut, das Android Studio und so weiter, das durch im Uncast noch besprechen. Streaming, All Access beispielsweise, ja, gab's da, und Google Fotos, viele Änderungen und so. Ich komme jetzt nochmal im Einzelnen dazu. Google Maps wird neu aufgelegt, ja, und so weiter und so weiter. Es ist schon faszinierend und schon imposant, wie Google hier diese neuen Dienste hier so schnell ändert. Aber eins nach dem anderen jetzt, ja. Zuerst mal die Keynote selbst, ja, die war eine Offenbarung, ja, für die Zukunft des Internets. Und die Ansprache von Larry Page war ja, ich würde ja schon fast sagen, das war ja legendär, was er da losgelassen hat. Ja. Beispielsweise hat er die Kämpfe angesprochen zwischen den einzelnen Firmen und wie diese Kämpfe dafür verantwortlich sind, dass der technische Fortschritt eben nicht so schnell voranschreitet, wie er eigentlich voranschreiten müsste oder könnte. Ja. Und ich finde, der technische Fortschritt, der muss schon stark beschleunigt werden, weil wir eben mal in einer ziemlich schnelllebigen Zeit leben, und da ist es eben wichtig, dass hier durch die Technik auch neue Möglichkeiten geschafft werden, die immer stärker wachsende Weltbevölkerung eben zu ernähren, zu versorgen und so weiter und so weiter. Und auch wenn es ganz skurrile Dinge sind, solche Gadgets, wie wir sie immer so gern haben, ja, die eigentlich keinen großen jetzt reellen Nutzen haben, außer für die Leute, die es eben interessiert, so sind dann doch diese Dinge wichtig für das allgemeine Verständnis und für die technische Entwicklung im Großen und Ganzen. Ja, das verliert man immer so gern aus dem Blickwinkel. Ja, hier geht's um Telefone und so kleiner Hickhack eben. Ja, mein Gadget ist aber besser als dein Gadget und so. Also vollkommen irrelevante Sachen, wie es jetzt neuerdings im Internet heißt, First World Problems. Ja, klar. Nur das ist ja wichtig, dass die Leute dann auch an die Technik herangeführt werden, positiv an die Technik herangeführt werden, so dass kommende Generationen eben ganz anders damit umgehen können. Ja. Und was für uns auch selbstverständlich ist, ist für andere Länder dann eben lebensnotwendig, beispielsweise die Kommunikation über Handys, ja, oder ein Internetzugang. Der kann Leben retten. Ja. Der kann massiv dafür sorgen, dass zum Beispiel eben Bauern in Drittweltländern mit dem Zugang durch oder zum Internet und der mobilen Kommunikation dann eben viel effektiver anbauen können und dann eben wieder auch den Hunger in den entsprechenden Regionen bekämpfen. Das ist alles sehr, sehr groß, ja. Und Larry Page ist da natürlich millionenmal besser, das rüberzubringen. Und das, deswegen sollte man allein deswegen die Keynote schon anschauen. Das ist ganz am Schluss. Da hat er auch noch ein paar Fragen beantwortet. Sehr interessante Fragen teilweise dabei. Aber ich empfehle mal, die ganze Keynote anzuschauen. Ich habe hier einen Link in den Shownotes drin für das Video oder zu dem Video. Und da kann man sich das vielleicht mal angucken, was da an Neuheiten auf uns zukommen wird und wie Google hier in den nächsten Monaten das Internet verändern wird. Ja, und das ist nicht nur so dahergesagt, das ist nicht übertrieben, sondern das ist eine Tatsache. Es wird schnell ersichtlich, wenn man da mit dem im Hinterkopf mal die Keynote anschaut. Ja. Beispielsweise Google Maps. Ja. Google Maps ist ja einer der wichtigsten Dienste von Google und gleichzeitig auch einer der stark genutzten Dienste, die es eben gibt. Und da wird es eine komplette Überarbeitung geben. Also Google Maps wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Ja. Für mich ist das sehr, sehr gut. Ich habe zwar immer das Gefühl, dass bei den Leuten so eine Angst mitschwingt. Immer wenn Veränderungen kommen, dann kriegen die Leute Panik und sagen, nein, das ist schlecht, das alte war viel besser. Ja. Scheint immer so eine Reaktion zu sein. Ja. Ansonsten kommt ja auch der Spruch, ach, die alten Zeiten waren viel besser. Ja klar, Krieg, Morden, Totschlag, so viel besser als heute ein zivilisiertes Leben zu führen, klar. Ne. Also ich bin da ein bisschen anders da. Ich find jede Veränderung, die positiv ist, auch gut, und bei mir ist eine Veränderung positiv, ja, wenn sie mehr Nutzen bringt. Und ich versuche das dann auszublenden, dass ich mich dann vielleicht wieder umgewöhnen muss. Ja. Finde es sogar manchmal ganz amüsant und ganz interessant, sich da mal wieder neu zu orientieren. Und hier diese Google Maps Karten, die werden optisch anders sein, die werden vom Aufbau anders sein, die werden funktionsmäßig anders sein und die haben ganz neue Sachen drin. Im Ende Sommer wird es dann für die Allgemeinheit freigeschaltet. Es gibt hier jetzt schon die Möglichkeit, sich einladen zu lassen zu Google Maps sozusagen für die neue Version mal zu testen. Ja, und da muss ich schon sagen, also selbst das, was man so auf Screenshots und so sieht, ist schon ziemlich ja, beeindruckend. Die Vorführung oder auf der Keynote war dann, ja, die spricht für sich. Einfach mal anschauen, kommt übrigens unmittelbar vor dem Auftritt von Larry Page. Da bleibt einem die Spucke weg, ganz ehrlich. Also das Rauszoomen geht dann zum Beispiel auch von der Weltkugel quasi weg. Ja. Dann sieht man im Hintergrund detailgetreu, dass also die Milchstraße, ja, Sonne, Sonnenstand, wie da gerade steht, dann kann man auf die Rückseite von der Erde gehen, dann sieht man dann eben die Lichter, ja, von den Städten und so weiter, wie sich eben die Lichtverteilung, die Light Map, ja, die ebenfalls dann real ist, sieht, ja, und dann die Wolken, die man auf dem Globus da zum Beispiel sieht, werden auch in Echtzeit eingeblendet. Also da hat Google wieder ein paar Funktionen eingebaut. Nicht, dass es das zum Beispiel mit den Wolken nicht schon vorher gab. Es gab schon so vor 10 Jahren schon für Linux beispielsweise ein Hintergrundbild, ja, ein Live-Hintergrundbild, wo man sich am Desktop machen konnte. Und da wurden dann eben in Echtzeit auch die Wolken auf den Globus projiziert und dann konnte man dann eben sehen, wo ist es jetzt momentan stark bewölkt und so weiter. Und das wurde dann eben jetzt verfeinert wieder und reingebaut. Aber das alles, das Gesamte, ja, das ist einfach fantastisch. Die Präsentation hat da Bände gesprochen. Die Suchergebnisse auf der Map werden jetzt mit den privaten Vorlieben abgeglichen. Ja, also wenn man zum Beispiel öfters mal im Restaurant ist, beispielsweise, dann kriegt man auch, wenn man nach Restaurants sucht, Restaurants angezeigt, die Ähnliches anbieten, wie das Restaurant, das man zum Beispiel normalerweise häufig besucht. Oder eben auch, wenn man bei Google Plus einen Account hat, kriegt man auch angezeigt, was zum Beispiel die Google Plus Freunde empfehlen, die man also in Circles hat, und so weiter und so weiter. Dann wird es auch eine Überarbeitung geben, auch bei der Android-App, wegen der Navigation. Da wird noch einiges zukommen. So beispielsweise wird bei der Android-App das möglich sein, dass also eine automatische Umleitung auch während des Fahrens stattfindet, wenn zum Beispiel Stau vorhanden ist. Das war bisher nur vor dem Start berücksichtigt worden und jetzt wird es auch während der Fahrt in Echtzeit abgeglichen. Sehr, sehr schön. Und wie gesagt, alleine die Änderungen an Google Maps sind schon so gravierend, so massiv. Ja, das ist schon wirklich faszinierend, dass man das auch sich traut als Google. Ja. Da werden dann zum Beispiel auch jetzt bei der Navigation beziehungsweise bei der Routenplanung, ja, das ist auch am Desktop, kann man dann zum Beispiel auch die Strecken sehen, die man fährt, wenn man beispielsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, also zum Beispiel mit dem Zug. Ja. Und nicht nur also die Straße ist da auszuwählen, sondern auch mit dem Zug. Dann kann man auch einen Fahrradweg beispielsweise auswählen. Ja, da wird die Route eben fürs Fahrrad gemacht. Und auch für Flugzeuge beispielsweise. Ja, da sieht man auch die Route, die die Flugzeuge dann geplanterweise natürlich nehmen. Und das ist schon wieder ein Schritt weiter in Richtung einem verbesserten, ja, verbesserte Experience, wie man so im Englischen sagt. Ja, also das ist dann einfach die Zukunft. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Genauso wie die neue Google-Suche. Ja. Also die Google-Suche wird im Prinzip so auch selbst gesagt, ja, für Keynote und in der Präsentation danach. Die Google-Suche wird quasi von Google ersetzt. Ja, also das wird erneuert. Es wird eine ganz neue Art von Suche geben, und zwar in Verbindung beispielsweise mit dem Chrome-Browser. Da wird jetzt zum Beispiel möglich sein, dass man einfach zu seinem Computer sagt, und zwar zu jeder Zeit, ja, und dass man vorher eine Taste drückt oder sowas, okay, Google, ja, und dann, was man sucht, und zwar in einem Kontext, ja. Da wurde zum Beispiel auf der Präsentation gesagt, okay, Google, und dann wird gefragt eben, wie die Mindestgröße ist, um den Giant Dipper, also Achterbahn, zu fahren. Ja. Und dann kommt die Antwort postwendend, und zwar und genau und eben das Ganze auch in einer natürlichen Sprache abgefragt. Ja. Und da wurde auch nicht irgendwie dann langsam oder besonders exakt gesprochen, sondern es geht also ruckzuck. Ja. Also da wird noch einiges kommen, ja, und die Google-Suche wird so dann natürlich drastisch verändert, weil man sich eben quasi mit der unterhalten kann. Ja. Das ist zum Beispiel auch so, wenn man dann zum Beispiel fragt, wie ist das Wetter in New York? Ja. Dann kriegt man eben die Antwort, auch gesagt. Ja, und dann aber auch, wenn man dann weiterfragt und sagt, wo kann ich dort am besten Sushi essen? Ja, genau, dort. Ja, dann wird eben eine Antwort gegeben, die sich auf New York bezieht, weil Google aus dem Kontext heraus erkennt, dass man nach New York gefragt hat vorher, und dann wird es auch hier sich auf New York beziehen in einem gewissen zeitlichen Rahmen. Wenn man nächsten Tag die Frage stellt, ja, wo kann ich dort essen, dann wird die Suche natürlich nichts erbringen, weil ja, man hat ja nicht vorher zuerst nach New York gefragt. Also das ist schon ziemlich cool, ja, und da kann man dann ganz anders und schnell agieren. Ja. Also wenn man dann zum Beispiel fragt, wann geht der nächste Flug nach New York? Ja. Welche Aufführungen sind momentan interessant? Ja, und dann kommt man dann zum Beispiel eine Liste, ja, und dann Karte reservieren für so und so, ja, und dann wird das Ticket bestellt für diese Aufführung in New York. ohne dass man dann nochmal eben zum Beispiel die Stadt erwähnen muss. Sehr, sehr cool. Also da geht's rund, auch hier bei Google Now und der Android-App wurde einiges da noch verbessert, aber das sage ich dann eben im Ancast. Ja, also das wird interessant werden. Was schon interessant ist, wurde während das Gespräch oder während die Keynote noch stattgefunden hat, bereits umgestellt. Neues Google Plus Design. Ja. Die Präsentation war auf der Bühne auch sehr eindrucksvoll. Noch eindrucksvoller ist es, wenn man dann auch tatsächlich hier das so sehen kann. Und es ist einfach schön, was sich Google da ausgedacht hat. Es wird sicherlich nicht jeden zufriedenstellen, klar. Und das ist das, was ich eben auch gesagt habe. Die Leute haben sich da halt auf Sachen festgelegt. Ja, und manche Leute hassen Veränderungen. Aber ich finde, das ist genau der richtige Schritt. Alles, was von einer großen Masse von Usern kritisiert wurde, wurde jetzt umgesetzt. Google Plus jetzt weggebracht von diesem schnöden Listendasein zu einem mehr schon fast wie so ein Zeitung zu lesenden Stream. Ja, ganz interessant und manche Bilder werden auch groß präsentiert, manche kleiner. Sehr, sehr genial finde ich das Auto-Tagging, ja, das also praktisch Auto-Hashtags nennt sich das Ganze, wo man auch einfach Sachen einstellen kann und wenn dann relevante Hashtags vorhanden sind, die mehr oder minder populär sind, dann werden die hier angefügt an die Posts und was dann passiert ist, wenn man auf so einen Hashtag klickt, dann wird der Artikel animiert quasi umgedreht, wie so eine Karte rumgeflippt, ja, und dort sieht man dann einige sehr empfehlenswerte Artikel zu dem Hashtags, also beliebte Artikel beispielsweise oder von maßgebenden Leuten. Oder man kann dann eben nochmals oben auf diesen Hashtag klicken und kriegt dann alle Posts zu sehen, wie vorher, die eben mit diesem Hashtag gekennzeichnet sind. Das ist besonders wichtig, das Auto-Hashtag, weil die wenigsten Leute kümmern sich darum, diese Hashtags einzubauen und wenn das jetzt automatisch gemacht wird, dann wird auch dafür gesorgt, dass man die Themen, dass die Themen auch häufiger gelesen werden, die Posts, ja, dass die Leute auch die Themen finden und dass man dann einen echten Mehrwert hat daran. Und das Faszinierende ist beispielsweise, das wurde auch in der Präsentation auf der Keynote gesagt und gezeigt, dass das auch für Bilder gilt. Ja. Das heißt zum Beispiel, auf der Keynote hatten die ein Bild vom Eiffelturm. Ja, also wurde da automatisch, ohne dass es im Text irgendwo erwähnt wurde, Eiffelturm, wurde im Text dann Eiffel Tower als Hashtag automatisch eingefügt, weil eben die Google Plus erkannt hat, auf diesem Bild ist der Eiffelturm drauf, also Hashtag Eiffelturm, weil das ein bekanntes Element ist. Ja. Und ich finde das schon sehr gut. Natürlich, die Hashtags, die man so erwähnt, werden dann ebenfalls so eingefügt in den Text und die werden dann oben, rechts oben an dem Artikel positioniert. Sehr, sehr genial, finde ich. Und also das Design, das jetzt zu erklären, ist zu viel, aber das sieht man ja auch und da kann man dann abschätzen, wie stark die Änderungen bei Google sind. Das ist nämlich ein vollkommen neues Google Plus. Hangouts, ja, ist eigentlich etwas, was nicht nur jetzt für Android was zu tun hat, aber ich werde natürlich bei Android, beim Uncast ja extrem darüber sprechen werden, weil das eins der wichtigsten Sachen meiner Meinung nach ist überhaupt, die vorgestellt wurden. Cross-Plattform, System, ja, das ist schon ziemlich gut mit Fotos, Videos und Textnachrichten, der WhatsApp-Killer. Aber wie gesagt, ich rede darüber im Uncast nochmal. Ja, also die Google I.O. war richtig, richtig groß diesmal. Ja. Die Entwickler hatten neue Software bekommen, um eben Sachen für Android, aber auch für Chrome zu entwickeln. Interessant war, dass Chrome OS nur selten angesprochen wurde. Ja. Es wurde immer nur von Chrome an sich gesprochen. Und das heißt bei mir, dass vielleicht hier da so ein Umdenken stattfindet, dass hier so keine große Unterscheidung mehr gemacht wird. Ja, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall war es interessant, mitzubekommen. Also wurde immer nur von Chrome gesprochen. Und auch diese Apps, die man programmieren kann, laufen natürlich auch unter Chrome, nicht nur unter Chrome OS. Und da gibt es jetzt einige Tools für die Entwickler in die Hand. Nicht alles sofort, aber es wird noch einiges kommen in der nächsten Zeit. Und deswegen denke ich, dass man durchaus sagen kann, dass es ein Reboot war, ja, was da Google losgelassen hat. Die neuen Services, Play Services und Game Services für Android, wie gesagt, das tue ich alles im Ancast besprechen, sprechen auch nochmal für sich. Ja, und dann natürlich das Google Music, ja, was da gezeigt wurde, das kann ich vielleicht hier auch nochmal kurz ansprechen. All Access, das bedeutet, Google hat jetzt einen Streaming-Musikdienst, ja, die das aber mehr so in Richtung Radio vermarkten, Radio ohne Grenzen, oder nein, Radio ohne Regeln hat es geheißen, ja. Was kann man da machen? Also, man hat Zugriff auf alle Titel von Google Play Music, nicht nur die, die man hochgeladen hat, sondern eben auch den kompletten Musikkatalog. Und das Ganze kostet $10 im Monat. Zurzeit leider nur für die USA verfügbar. Andere Länder sollen aber recht fix kommen. Ob da Deutschland dabei ist, weiß ich nicht bei der GEMA-Geschichte hier bei uns. Ja. Und dann geht es eben weiter mit einer Zusammenstellung von Musikstücken sozusagen, ja, auf Wunsch. Das bedeutet zum Beispiel, man hört sich ein Lied an und sagt, okay, hier von diesem Lied, jetzt möchte ich einfach da ein Radio draus machen. Zack. Klickt man das an und dann sucht der Algorithmus von Google Play nach ähnlichen Liedern und auch nach eigenen Vorlieben, ja, und macht dann eine Liste. Ist die Liste dann da, kann man hingehen und kann während das abspielt, die einzelnen Lieder in der Position verändern, löschen, ja, wenn man das, nee, das mag ich nicht, rausschmeißen, ja, Position verändern, neu arrangieren und so weiter. Und dann kann man quasi seinen eigenen Radiosender, man kann sehen, was kommt, ja, und kann dann aber auch noch eingreifen und dann entsprechend Sachen rausschmeißen. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Und ich denke, das Feature wird bestimmt auch gut genutzt werden. Und ja, ansonsten ist ja gut, Musikservice, Streaming-Service, ja nicht viel dazu zu sagen, ist sowas wie eben dann Spotify oder andere Deezer beispielsweise, wo man eben praktisch pauschal zahlt, ja, und hat dann Zugriff auf eben die ganzen Lieder, die da drin sind. Und die kann man sich dann eben anhören. Also das war auch ja lang erwartet, dieser Musikdienst. Gut, $10 billig ist das halt nicht. Das ist so in dem Bereich, was eben die Konkurrenz auch bietet. Und ich denke, das kommt eben auch daher, weil eben die Musikfirmen dann natürlich auch Geld verdienen wollen. Das ist ja ganz klar. Gut. Ja, also, wie gesagt, im Uncast wird noch jede Menge drüber gesprochen. Ja. Und das wird auch eine ganz lange Zeit gehen. Und ich komme jetzt nochmal zu ein paar anderen Themen, wenn auch nur wenige. Ja, Yahoo kauft Tumblr jetzt. Heute Morgen habe ich es gelesen, ist also durch für 1,1 Milliarden Dollar. Was könnte sich Yahoo davon versprechen? Ganz klar, die brauchen ja eine Blogging-Plattform. Tumblr ist mehr als eine einfache Blogging-Plattform. Man könnte auch als so, ja, ja, wie sollen Sie sagen, vielleicht als Microblogging-Plattformen mit Social Network-Elementen sehen. Ja, man kann Sharing beispielsweise, man kann Sharen beispielsweise von anderen Artikeln. Ja, es ist keine reine Microblogging-Plattform, weil man kann auch längere Texte posten, Bilder etc. Also da ist es, das ist so ein Mischding, und eigentlich war ja Tumblr schon eine ganze Zeit lang erfolgreich, wenn momentan auch die Zahlen etwas rückläufig sind. Aber dennoch hat das sehr, sehr viele Nutzer, und nichtsdestoweniger werden auch von in Social Networks öfters von Tumblr Artikel wiederum verbreitet. Das bedeutet, es wird also schon sehr, sehr gut genutzt. Und das ist natürlich so ein Fuß in die Tür für das Social Networks für Yahoo durch diese Übernahme. Und man braucht einfach wieder eine Plattform, eine Blogging-Plattform, wo Content auch bei Yahoo gepostet werden kann. Schon ist man ja nur noch ein Link-Service. Und deswegen ist es, denke ich, auch wichtig, dass Yahoo das gekauft hat. Diese 1,1 Milliarden Dollar, ob das so schnell wieder reinzuholen ist, das weiß ich nicht genau. Ich verweise da gerne mal auf die Marissa Mayer. Die ist, das ist kein Dummerchen, ja. Die hat sehr, sehr viel Ahnung von der Materie, und die wird sich sicherlich was dabei gedacht haben, Tumblr zu kaufen in der Aufbauphase dieses neuen Yahoo. Ja, Yahoo wird ja komplett umgekrempelt momentan durch Marissa Mayer. Und sehr erfolgreich bis jetzt. Und da wird sie sich also schon dabei was gedacht haben. Ich denke, das ist dann auch langfristig angelegt, diese Strategie. Und man versucht eben, wie gesagt, hier in die immer wichtiger werdenden Bereichen von Social Networks hier einzutauchen, damit Yahoo nicht irgendwann komplett irrelevant ist. Ja, dann noch eine Nachricht, halb gut, halb Augenbrauen hochziehen, ja. Es lag eine Entscheidung an vom Bundesgerichtshof wegen dem Einbetten von YouTube-Videos. Erstmal aufatmen, es ist generell zulässig, ja. Also dieses Framing, Einbinden von Videos auf der eigenen Webseite ist unproblematisch, ja. Das ist klar. Es ist hier allerdings möglicherweise ein Verwertungsrecht der öffentlichen Wiedergabe verletzt. Ja, das wurde jetzt von diesem Gericht nicht entschieden. Das soll das Europa, der europäische, wenn ich das richtig weiß, mal gucken, der Europäische Gerichtshof, genau, soll das entscheiden in Luxemburg, ob hier eventuell europäisches Recht verletzt wird. Aber von Bundesgerichtshof seiner Zuständigkeit sieht er keine Probleme dafür. Und es ist ja auch so, dass bei YouTube beispielsweise kann man ja auch einstellen, ob das Video eingebettet werden darf auf Webseiten oder nicht. Und wer das eben erlaubt, da muss eben damit rechnen, dass es von Webseiten eingebunden wird. Das ist übrigens auch in der, mich wundert's, dass es hier in dem ganzen Urteil nicht aufgeführt ist. Das wird ja auch nochmal bei der Lizenz bei YouTube, bei der man zustimmt, wenn man das Video hochlädt, auch nochmal genannt. Ja. Es ging hier nämlich was um einen Fall von Hersteller von Wasserfiltern, ja, und der hat nämlich hier einen Film von einer Konkurrentin eingebunden, und die hatte dann eben geklagt. Leute verstehen eben das Internet nicht. Offenbar verstehen die aber, wie man Anwälte anruft. Und so ging das eben jetzt durch verschiedene Instanzen. Und der Bundesgerichtshof sieht da jetzt also kein generelles Problem für das Einbinden eines solchen Videos. Wie das aussieht, dann eben das Verwertungsrecht, ob das dann eben jetzt nur für diese Marken gilt, ja. In dem Fall diese Wasserhersteller. Das wird sich dann eben zeigen. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass generell erstmal das Einbinden von Videos also unproblematisch ist. Keine Panik, man darf es machen. Und ich hoffe, dass jetzt nicht schon wieder ein paar vorauseilend voller Angst hier aufhören, Videos einzubinden, nur weil sie dann denken, Die werden, es wäre kritisch, dann muss ich nämlich sagen, dann könnt ihr sofort euren Internetanschluss abmelden, beziehungsweise überhaupt nichts mehr einstellen ins Internet, ja. Denn die Firmen würden am liebsten, die meisten Firmen würden am liebsten euch alles verbieten, ja. Ihr braucht es gar nicht mehr erst zu probieren. Manchmal muss man eben auch etwas tun, was die Firmen nicht wollen, weil die Firmen, die haben nämlich nicht zu sagen, was legal ist und was nicht. Das ist immer noch der Gesetzgeber zu sagen. Und da sieht es eben momentan so aus, dass es kein Problem gibt beim Einbinden von YouTube-Videos in eigene Sachen. Ja, gut. Also es hätte schlimmer kommen können mit dem Urteil. Was haben wir noch? Und zwar Best of Autocorrects am Ende. Ja, wie immer was Lustiges mal. Fast immer was Lustiges. Einfach mal dem Link folgen. Die schönsten Autokorrekt-Fehler, ja, kennt ihr bestimmt, wenn ihr am Smartphone irgendwas schreibt und die schöne automatische Korrektur macht dann auf einmal Sätze, die ihr gar nicht schreiben wollt, ja, Worte, die ihr gar nicht schreiben wollt. Meistens dann eben auch peinliche Sachen. Ja. Da wird schon mal aus Persian Red, wird dann Period Red und das ist dann nicht mehr ganz so ja, lustig, ja. Beziehungsweise lustig schon, aber nicht mehr ganz so ja. Schmackhaft, ne? Und deswegen gibt es hier eine Seite, ja, Damn You Autocorrect, und da gibt es jetzt einen Beitrag, die 25 lustigsten Autocorrect-Fehler, ja, und da kann ich nur sagen, durchlesen, lachen. Vigandotra persönlich, er hat hier Tränen gelacht. Und ja, das ist doch schön. Gut, also das war's dann für heute von der Rios-Wochensicht. War heute eine Rios-IO-Sicht oder sowas. Ne? Also wenn ihr hier Fragen, Anregungen, Kommentare oder ähnliches habt zu den Themen, dann könnt ihr mich erreichen unter Google Plus Rios-Wochensicht. Einfach oben Rios-Wochensicht eingeben. Dort findet ihr dann den entsprechenden Artikel für jede Woche, für jede Folge ein Artikel. Da könnt ihr dann gerne in den Kommentaren auf Google Plus hier euren Senf dazu abgeben. Oder ihr schickt mir eine Mail, könnt ihr auch Beiträge schicken, wenn ihr mal was habt, wo ihr denkt, das sollte erwähnt werden. Nur her damit, rio@thenetcasts.com, rio@thenetcasts.com, Rio mit Y, und die ganzen Links und Informationen, diese Woche ja besonders wichtig, findet ihr unter wochensicht.thenetcasts.com, und immer darauf achten, thenetcasts.com mit Essen. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!